Das Institut der TVRK für internationale Angelegenheiten veröffentlichte am 6. Dezember anlässlich des Welttages für Menschenrechte offene Fragen unter dem Titel »Wissen die USA, dass ein schändlicher Zusammenbruch ihrer extremen Menschenrechtskampagne gegen die TVRK ihr Verhängnis ist?« Die USA, so hieß es in den Fragen, sind über die sprunghafte Entwicklung der TVRK und den hohen Stand der nuklearen Fähigkeit der Republik verblüfft und beschäftigen sich mit gemeinen, intriganten Kampagnen, um durch eine Politisierung und Extremisierung ihrer sogenannten Menschenrechtsprobleme um jeden Preis die TVRK zu isolieren und zu erdrosseln. Die Vereinigten Staaten von Amerika sollen klare Antworten auf die folgenden Fragen geben. Punkt 1. Haben die USA überhaupt Ahnung davon, dass in der TVRK der Staatsführer und das Volk ein in sich vollendetes Ganzes gebildet haben und wahre Menschenrechte genießen? Punkt 2. Können die USA vor der Welt gestehen, dass ihre Menschenrechtskampagnen, die parallel mit der Atomfrage stattfinden, einen Umsturz der wahren sozialistischen Gesellschaftsordnung der TVRK zum Ziel haben? Punkt 3. Wissen die USA immer noch nicht, dass ihre jährlichen Menschenrechtsresolutionen gegen die TVRK die verbrecherischen Dokumente sind, die den Völkerrechten völlig widersprechen? Punkt 4. Sind die USA bereit, sich für die grobe Verletzung der Rechte des Volkes der TVRK auf Leben, Existenz und Entwicklung zu entschuldigen und dafür Entschädigung zu leisten? Punkt 5. Wissen die USA wirklich nicht, dass es ein unerreichbarer Traum ist, durch die Fabrizierung der wertlosen Menschenrechtsakten das Image der TVRK zu beeinträchtigen? Punkt 6. Sind die USA darauf vorbereitet, nicht mehr ohne Befugnis und Grund den Menschenrechtsrichter zu spielen und sich endlich als Angeklagter vor das internationale Gericht zu stellen?